Zweite Soundcheck-Stunde mit Musik mit und um Muddy Waters begann mit einer Aufnahme vom Newport Jazz Festival 1960. Das Publikum setzte sich aus weißen und schwarzen Jazzfans zusammen, die größtenteils aus der Mittelschicht kamen, und aus vielen weißen College-Studenten. Also ein ganz anderes Publikum als das, das den schwarzen Großstadtghettos angehörte, in denen Muddy Waters ja in den Clubs spielte. In dieser Zeit vollzog sich schon teilweise die Neuorientierung an ein zunehmend größer werdendes weißes Publikum. Musikalisch lassen sich davon aber zu dieser Zeit keine Spuren finden. In den frühen 60er Jahren nahm Muddy Waters, wie schon Ende der 50er Jahre, stilistisch ganz unterschiedliche Platten auf. 1962 etwa You Need Love, das später von Led Zeppelin einfach geklaut und mit einem neuen Gitarrenriff versehen wurde und plötzlich Whole Lotta Love hieß. Anfang 1964 erschien, passend zum Folk-Trend, die LP Folk Singer, eingespielt von einer kleinen Band mit Willie Dixon und Buddy Guy. Wie es der Titel schon ahnen lässt, wurden nur akustische Instrumente verwendet. Und bei einem Stück ging Muddy Waters allein mit seiner Slide-Gitarre zurück ins Mississippi-Delta. Somebody gone. So bury me. Brooks running to ocean, boys. That ocean now, look here. Running to the sea. Now, don't find my baby. Somebody sure gone bury me. And it seemed like hours begin to seem like days. Seemed like my baby would stop her whole evil way. Then it seemed like hours and hours seems like days. Well, see like my baby. Hoo-hoo, well, boy, we'll stop a load our way. Keith Richards erzählte einmal die Geschichte, 1964 bei ihrem ersten Besuch in den legendären Jazzstudios in Chicago hätte ihr Idol Muddy Waters gerade die Decke des Studios gestrichen, weil er damals keine Platten verkaufte. Aber wie das mit Anekdoten manchmal so ist, als ich Buddy Guy, der quasi Hausgitarrist bei Chess war, nach dieser Begebenheit fragte, konnte er sich so etwas gar nicht vorstellen. Er hätte das nicht gesehen. Immerhin konnte sich Muddy Waters ja schon Ende der 50er Jahre ein eigenes Haus in Chicago kaufen. Bill Wyman, Bassist der Stones, erinnert sich noch an die Hilfsbereitschaft von Muddy Waters. Als die Stones ihre Gitarren und Anlagen ins Studio trugen, bot Waters den Grünschnäbeln prompt seine Hilfe an. Als Kinder hätten wir unseren rechten Arm hergegeben, nur um solchen Leuten guten Tag zu sagen. Und hier ist der große Muddy Waters und hilft mir meine Gitarre ins Studio tragen. Es war unwirklich, erinnerte sich Bill Wyman. Muddy Waters war selber 1964 zum wiederholten Mal in England gewesen, diesmal als Begleitmusiker. Aus vertraglichen Gründen unter dem Pseudonym Brother spielte er auf einer Platte mit, die sein langjähriger Pianist Otis Spann unter eigenem Namen veröffentlicht. Von Otis Spanns 64er Platte aus England jetzt die Muddy Waters Komposition You're Gonna Need My Help. Thank you. know my baby, she's a going to jump and shout. So klingt der alte Blues-Standard Rolling and Tumbling, wenn er im Jahr 1966 von drei hochvirtuosen Engländern gespielt wurde. Es waren Cream und eine Alternativfassung dieser Nummer, die bei den Aufnahmen zur ersten LP Fresh Cream entstanden ist. Im selben Jahr wurde auf Initiative von Chess Records in Chicago eine ganze Muddy Waters LP mit Bläsern eingespielt. Seine Musik sollte moderner klingen, mehr nach dem gerade angesagten Soul-Trend. Es kam aber auch zu zwangloseren Aufnahmen. Anfang 1967 gab es eine Art Super-Session mit Bo Diddley und Muddy Waters früherem Mundharmonikerspieler Little Walter. Und ein Gutes hat die Wiederveröffentlichung von alten Platten auf CDs ja doch hin und wieder. Es tauchen ab und zu tatsächlich interessante, unveröffentlichte Bonustracks auf. Zum Beispiel ein Schnipsel, bei dem man die Kollegen bei der Vorbereitung der Little Walter-Nummer Sad Hours belauschen kann. Eigentlich war das ja eine Instrumental. Yeah. Rolling Sad Hours, take one. Like, oh yeah. After you do, come in there and put your one in there. Yeah. Put your one in there. You know what I mean? What we gonna do? Just sing something? Don't sing nothing, huh? Oh, don't sing. Yeah. Put one in there every now and then. Solo in. Solo. I'm saying, sing one. Don't you know nothing about Sad Hours? Oh yeah. I don't sing. Sad Hours, that's an instrumental. I don't give a damn what it is. Just put sing words something in. To it. Don't make all right. No difference. Yeah, make some words about Sad Hours. If you can't, I'm ready. Give I'm ready. Can I give it? Can't give it now. Hours, give baby. It the bold. Okay. Now, what do you want the second face or solo face? Solo face. When I woke up and my baby was gone. No, you're gone again. Hey. Hey, yeah, my heart is full of blow one. I see you. Blow one in front and then start singing. Yeah, what I'm trying to get Boone Street here. No, I'm not gonna sing you. You just sing what you want to sing, and then Boone sing what he want to sing. And Mud, sing what he want to sing. Hey, what you want, Boone? Every time I get ready to go to work, here you come with that babble all day. Thank you. Aus Muddy Waters verschiedenen Bands kamen immer wieder hervorragende Solisten, die später unter eigenem Namen Platten aufnahmen. Und manchmal spielte Waters als Sideman bei Aufnahmen seiner ehemaligen Schüler, etwa bei Little Walter. Auch bei Live-Auftritten gab er seinen Musikern Gelegenheit, selber in den Vordergrund zu treten. Jeder wolle ein Star werden, also lasse er jemanden auch mal singen, selbst wenn er es nicht könne, erinnerte er sich einmal. So würden sich die Musiker einfach bei der Arbeit freier fühlen. 1968 und 69 versuchte man Muddy Waters auf Platte in ein psychedelisch angehauchtes Rockkostüm zu stecken, mit Gitarristen, die mit sägenden Verzerrern und Wah-Wah-Pedalen arbeiteten. Waters ließ sich zwar auf die Experimente ein, war aber mit dem Resultat ganz und gar nicht zufrieden. Er sagte einmal, wenn du große Verstärker und Wah-Wahs und Anlagen brauchst, um mit deiner Gitarre andere Sachen zu sagen, na zum Teufel, dann kannst du keinen Blues spielen, vergiss es. Solche Gitarren klingen einfach wie eine Katze, miau. Verkauft haben sich diese Platten, Electric Mud und After the Rain, aus den Jahren 68 und 69 allerdings sehr gut. 1969 kam es auch zu gemeinsamen Aufnahmen und Auftritten mit seinen weißen Blues-Schülern Paul Butterfield und Mike Bloomfield, die auf dem Doppelalbum Fathers and Sons dokumentiert sind. 1969 und 70 waren allerdings keine guten Jahre für Muddy Waters. Nach einem Verkehrsunfall im Oktober 69 ging er lange Zeit auf Krücken. Außerdem hatte er vorübergehend das Gefühl in seiner linken Hand verloren. Und im April 1970 verstarb dann sein langjähriger Pianist und quasi Halbbruder Otis Spann. Ende 71 nutzte man dann noch den Trend von Sessions mit weißen Blues-Adepten und nahm in London eine LP mit Gästen wie Rory Gallagher und Stevie Winwood auf. Ebenfalls aus dem Jahr 71 stammt der folgende Titel, Strange Woman, mit Muddy Waters regulärer Band live im Chicagoer Club Mike Kelly eingespielt. Thank you. know I'm right up there too. Said you love me, baby. Please come on the phone sometime. You said you love me, baby. Please come on the phone sometime. When I hear your voice, something wrong with it. You know you ease my worried mind. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. Girl, I'ma show you how nice a man can be. I'ma buy you a brand new Cadillac. If you only speak some good words about me. Ringing, girl. You know it sounds like a long distance call. I picked up my receiver. Look here. The pilot said, it's another view. People. I was down in my neighborhood one day, and I was talking to some friends of mine. They're all on the corner laughing at me. Says another view. After a while, I went back home like a good man should. I put my hand in my pocket and got my key out and unlocked the door. And there stand my wife, she was crying. She said, another view. The little girl was jumping up in the floor. She's patting her hands together. She looking straight at me. And she was saying, Muddy Water, another mule is kicking in your stall. Zweimal Muddy Waters live, zunächst aus dem Jahr 1971 und der zweite Blues mit der typischen Slide-Gitarren-Einleitung seiner langsamen Nummern hieß Long Distance Call und wurde 1973 beim Newport Festival mitgeschnitten. Muddy Waters letzte Platte für Chess, das Woodstock-Album von 1975, wartete ein weiteres Mal mit prominenten weißen Musikern auf. Paul Butterfield und Garth Hudson und Levon Helm von der Band waren mit dabei. Aus Freundschaft zu ihnen kam er dann auch extra nach San Francisco zum Abschiedskonzert von The Band. Sein Auftritt ist ja im Film und auf der Platte The Last Waltz dokumentiert. Bekanntermaßen erlebte Muddy Waters Karriere dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre dank Johnny Winters Initiative noch einmal einen zweiten Frühling. Aus dieser Zeit stammt wohl auch die folgende Live-Version von Kansas City mit zumindest einem sehr prominenten Gast. Nice round of a call for this. Going to Kansas City. Kansas City, here I come. Going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got some crazy little women. One day mother gonna get them one. I'll be standing on the corner 12th Street and Vine. I'll be standing on the corner 12th Street and Vine. With my Kansas City woman boy and a whole bottle of so good drink wine. Yes, I may take a plan, I may take a train. If I have to walk, I'm going down just the same road. Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women. One day, give them or get me one. I don't know where, oh baby. Thank you. Kansas City, Kansas City, here we come. They got some crazy little women and they're really gonna get me one. I'll be standing on the corner, 12th Street and Vine. Stand on the corner, 12th Street and Vine. I'll have my Kansas City woman and a bottle of this good drinking wine. Now I may take a plane, may take a train, and if I have to walk or be getting out just the same. Kansas City, here we come. They got some crazy little women that I'm really gonna get me one. Yes, Mustang. Walk on, walk on. Thank you. with my son. Until tomorrow, we gotta say good night, ladies and gentlemen. Kansas City, Kansas City, here we come. This is Dilly with Plain Witcher. Kansas City, and God Kansas bless you. Kansas City, here we come. My name is Muddy Waters. So and the band. We will be coming back tomorrow. Father of the blues, ladies and gentlemen. Father of the blues. Muddy Mississippi Waters. Muddy Waters. Ja, tatsächlich, Dizzy Gillespie an der Trompete zusammen mit Muddy Waters, Kansas City, von einer posthum veröffentlichten Live-CD. 1979 tourte Muddy Waters zusammen mit Eric Clapton und in einem Interview berichtete Clapton, wie Muddy Waters in ihm wieder den Blues-Musiker geweckt hat. Damals habe er sich sehr von Gigi Cale beeinflussen lassen und wollte einen anderen Stil finden. Muddy Waters hatte ihm aber gesagt, ich höre deiner Band gern zu, aber mein Lieblingssong von euch ist Worried Life Blues. Das ist dein Ding und das solltest du erkennen und stolz drauf sein. Clapton berichtete auch über den irritierenden Effekt eines seiner Idole, die aus der Ferne ja fast eine Fantasiegestalt war, näher kennenzulernen. Wir gingen auf Partys in seinem Haus, Barbecues, und er fuhr auf seinem Dreirad rum. Es war irgendwie, dieser Bluesänger benimmt sich wie ein Clown. War echt ein fröhlicher Typ. Und das passte irgendwie nicht zu der traurigen und seelenvollen Person. Zu Hause war er einfach ein normaler Typ, mit dem Auge für Frauen und allem. Ende der 70er Jahre gab Muddy Waters einem Journalisten zu Protokoll, dies ist die beste Zeit meines Lebens. Muddy Waters konnte also die Früchte seiner Arbeit noch genießen. Am 30. April 1983 starb er friedlich im Schlaf. Er war 68 Jahre alt geworden. Knapp 18 Monate zuvor kam es auf der Bühne von Buddy Guy's Chicagoer Blues Club noch zu einer Begegnung mit den englischen Musikern, die einst nach einem ihrer Songs sich genannt hatten. Manish Boy mit Muddy Waters und Mick Jagger und Co. Give me a little step there. Oh, yeah. Yeah. Everything gonna be all right this morning. Greatest man alive, but now I'm a man, way past 21. You gotta believe me, honey. I have lots of fun. I'm a man. I spell M. Hey, hey. dig that? Don't hurt me, daughter, don't hurt me, child. Child. Right on. John the Conqueror. Oh, child.